Sechster Auftritt. Szene in Sitas Harem. Sita und Recher in Unterhaltung begriffen. Was freue ich mich nicht, deiner, süßes Mädchen. Sei so beklemmt nur nicht, so angst, so schüchtern. Sei munter, sei gesprächiger, vertrauter. Prinzessin. Nicht doch, Prinzessin. Nenn mich Sita, deine Freundin, deine Schwester. Nenn mich dein Mütterchen. Ich könnte das ja schier auch sein. So jung, so klug, so fromm. Was du nicht alles weißt, nicht alles musst gelesen haben. Ich? Gelesen? Sita, du spottest deiner kleinen albernen Schwester. Ich kann kaum lesen. Kannst kaum, Lügnerin. Ein wenig meines Vaters Hand. Ich meinte, du sprichst von Büchern. Allerdings von Büchern. Nun, Bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen. Im Ernst? In ganzem Ernst. Mein Vater liebt die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt, zu wenig. Ei, was sagst du? Hat indes wohl nicht sehr Unrecht? Und so manches, was du weißt... Weiß ich allein aus seinem Munde. Und könnte bei den meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich's gelehrt. So hängt sich freilich alles besser an. So lernt mit eins die ganze Seele.